die zwischen den Zeilen Widerstand leisteten damals, die sich zurückzogen in das Reich Beethovens damals und dann wieder herauskamen und immer noch schreiben, die heben jetzt mahnend die Stimme. Maß halten, sagen sie. Maß halten, ihr Polizisten. Maß halten, ihr Studenten. Maß halten, ihr Exploiteure und Gouverneure. Maß halten, ihr Arbeiter, Chinesen und Neger. Maß halten, ihr Mörder. Maß halten, ihr Opfer. Der alte Notar Bolamus muss weit über 90 sein, macht täglich noch seinen Spaziergang, trinkt sonntags ein Schöppchen Wein, liest immer noch ohne Brille die Zeitung, die seit jeher las, aber nur noch die Todesanzeigen, und hat dabei seinen Spaß. Er kichert und kratzt sich in Kreislos zwischen den Zähnen. Zu leben, sagte, das muss man eben verstehen. Zu leben, sagte, das muss man eben verstehen. Ja, der alte Notar Bolamus, der hat das richtige Rezept, wie man so alt wie er wird und immer noch weiterlebt. Und er erzählt es am Stammtisch auch jedem, der es hören will. Das ist es, sagt er, alles ganz einfach, mit Maß und mit Ziel. Und niemals verehrt es da irgendwas übertreiben. Dann wird jedes Organ und alles in Ordnung bleiben. Dann wird jedes Organ und alles in Ordnung bleiben. Ja, der alte Notar Bolamus hat so gelebt, wie er sagt. Hat ein bisschen geraucht und getrunken, ein bisschen von allem genascht, ein bisschen an allem genagt. Ein bisschen geschafft, ein bisschen gezeugt, ein bisschen Vermögen gemacht. Und manchmal ist er am Morgen sogar ein bisschen erschrocken erwacht. Ja, der alte Notar Bolamus hat nie etwas übertrieben. Und darum ist er auch bis heute so gesund geblieben. Und darum ist er auch bis heute so gesund geblieben. Ja, der alte Notar Bolamus, der hat sich gut durch die Zeit gebracht, weil er war immer ein bisschen dafür und ein bisschen dagegen. Und der gab immer Acht. Nur Auschwitz, sagt er, das war ein bisschen zu viel. Und er zitiert seinen Wahlspruch, alles mit Maß und mit Ziel. Ja, sein Urteil war immer sehr abgewogen. Und darum ist er auch bis heute um nichts betrogen. Und darum ist er auch bis heute um nichts betrogen. Ja, der alte Notar Bolamus muss weit über 90 sein, macht täglich noch seinen Spaziergang, trinkt sonntags ein Schöppchen Wein. Und jetzt nehmen wir mal an, er kommt einmal dann doch zu dem, den er Herrgott nennt. Eine Mischung aus Christkind und Goethe und Landgerichtspräsident. Und dieser, der täte ihn schließlich auch noch belohnen. Mal ehrlich, Kumpanen, wer von uns möchte da wohnen? Mal ehrlich, Kumpanen, wer von uns möchte da wohnen?